Ja, herzlich willkommen, liebe Damen und Herren. Schön, dass ihr euch so zahlreich hier eingefunden habt zu unserer Vortragsveranstaltung mit Dr. Athanasios Karatanassis, der heute über das Thema die Klimakrise und ihre wirtschaftliche Ursachen berichten wird. Bevor ich etwas zum Vortrag selbst und zum Referenten sage, möchte ich noch ein paar Dinge vorweg schicken. Das wäre zum einen der Hinweis darauf, dass sich in Hameln ein Bündnis gegen Preiserhöhungen formiert, ja, also sprich der Versuch, die Teuerung, denen wir alle derzeit ausgesetzt sind, entgegenzusetzen oder da entsprechend Druck zu machen, dass wir finanziell auch alle über den Winter kommen. Und wer Interesse hat, an diesem Bündnis mitzuwirken, der kann mich gerne im Nachgang der Veranstaltung ansprechen, dann können wir das sicherlich in Wege leiten, an den Treffen teilzunehmen. Das nächste, nochmal ab vom Thema, ist der Hinweis darauf, dass nächste Woche, Samstag, auf der Hochzeitshausterrasse um 11 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird unter dem Titel Solidarität mit der Frauenrevolution im Iran. Ich denke, einige werden es mitbekommen haben, dass dort gerade unfassbar mutige Frauen, aber auch Männer auf die Straße gehen, um das Mullah-Regime hinwegzufegen. Und wer das Bedürfnis empfindet oder verspürt, ein wenig Solidarität sichtbar zu machen, der möge bitte nächsten Samstag um 11 Uhr zur Hochzeitshausterrasse kommen. Und außerdem hinweisen möchte ich auf die hier ausgelegten Broschüren, die sich mit dem Thema des heutigen Abends auch befassen. Die kann man gerne im Nachgang noch an sich nehmen. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und zwar möchte ich anekdotisch einleiten. Vor Größenordnung 2, es könnten auch schon 3 Jahre gewesen sein, gab es hier in Hameln von Fridays for Future eine durchaus gut besuchte Demo, an der auch einige Menschen aus dem Freiraum teilgenommen haben. Und als dann aus unserem Kreis die Parole ertönte, System Change, not Climate Change, hörte ich neben mir einen scheinbar, ich würde sagen Schüler, sagen, ihr habt ja recht, aber wir haben keine Zeit dafür. Oder sinngemäß, dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit für System Change. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Zum anderen, jetzt habe ich leider gerade keinen Flyer der heutigen Veranstaltung hier, doch, ich habe es vorbereitet, hier ist er. Passend dazu, hier war abgebildet auf dem Flyer ein Treffen, was Ende der 70er Jahre stattfand. Der Club of Rome berichtete über die Grenzen des Wachstums, ja, Modelle, die da vorgestellt wurden, die benannt haben, dass, wenn alles so weitergeht, es nicht mehr so weitergehen wird. Seither ist, sagen wir mal, die Mehrheitsposition, wie ich das wahrnehme, dass die, sagen wir mal, säkulare, religiöse Vorstellung der unsichtbaren Hand des Marktes, die das alles für uns regeln wird, kluge Unternehmer, kluge Unternehmerinnen, die Produkte auf den Markt werfen werden, die wir nur kaufen müssen, um all die Probleme zu lösen, die Ende der 70er Jahre vom Club of Rome benannt wurden. Und seither sind, verzeiht, es ist zu spät für Mathematik, aber ein paar Jahre vergangen und wir kommen auf die rechte Seite des Flyers, es brennt, ja, und zwar an vielen Stellen. Und irgendwie hat das diese göttliche Macht, die unsichtbare Hand des Marktes, noch nicht so richtig hinbekommen. Und das hat unter Umständen systemische Ursachen, die der Teilnehmer der Fridays for Future Demo auch später verschieben möchte, aber vielleicht ist das ja Teil des Problems. Und ob das Teil des Problems ist, wollen wir heute Abend in Form eines Vortrags erörtern. Und vielleicht zur Person, Herr Karatanassis lehrt an der Universität Hannover am Soziologischen Institut. Seine Schwerpunkte sind Globalisierung, das Wechselspiel von Kapitalismus und Natur, wozu er auch, ich meine, das dürfte die letzte Veröffentlichung gewesen. Als Buch, ja. Als Buch, das Buch Kapitalistische Naturverhältnisse veröffentlicht hat. Und er beschäftigt sich auch mit sozialen Bewegungen. Und wird hoffentlich heute einen Beitrag dazu liefern, zu klären, ob er, der Schüler, mit seiner Einschätzung recht hat und wir weiter auf die unsichtbare Hand des Marktes vertrauen sollten oder doch die Dinge in die eigene Hand nehmen. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Karatanassis. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Das mit der unsichtbaren Hand ist ja so eine Sache. Also erstmal, hört ihr mich alle da hinten auch? Ist es laut genug? Okay. Weil die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright der USA meinte irgendwann mal, die unsichtbare Hand braucht eine starke Faust. Da hat sie auch recht, sie meinte das bloß anders, als wir es vielleicht verstehen würden. Und das bezieht sich dann eben auch auf die Naturfrage. Wenn wir über diese Themen reden, Naturzerstörung und so weiter, Klimaveränderung und auch Ressourcenmangel, das ist, glaube ich, unbestritten, dass das also Großprobleme sind. Das ist inzwischen auch, ja, wird nicht angezweifelt. Und die Datenlage hierzu, die wird auch immer besser. Also die Forschungen in dem Feld sind enorm, die entwickeln sich. Und es wird immer detaillierter, welche Ausmaße an Zerstörung, an Mangel und so weiter da sind. Und so kommt es dann auch, dass sehr schnell Lösungen zur Hand gehen, sozusagen, was dagegen gemacht werden sollen. Ich nenne mal so ein paar oder das Spektrum, was hier so angeboten wird. Das Spektrum reicht sozusagen so von sogenannten neoliberalen Inwertsetzungen, was Lösungen des Umgangs mit der Naturfrage, mit dem Naturproblem angeht. Das heißt also in erster Linie Bepreisung. Alles bekommt sozusagen einen Preis und wenn es einen Preis bekommt, dann wird das sozusagen auch reguliert. Geht schon in die Richtung, unsichtbare Hand und Markt und so weiter. Das geht denn über die sogenannte grüne Marktwirtschaft, haben bestimmt schon einige gehört, New Deal, was damit gemeint ist, da gehe ich dann später noch drauf ein, und sogenannte Degrowth-Ansätze, also Schrumpfungsprozesse. Ich denke, das ist wichtig, dass man darüber spricht, aber ich denke, es ist wichtiger, bevor man Lösungsvorschläge macht, dass man erstmal über die Ursachen vom Problem redet, damit man weiß, ob diese Lösungsvorschläge eben auch ja, greifen können oder nicht. Denn das andere Feld oder die andere Frage, wenn man sich die gesamte Entwicklung anschaut, nämlich die Frage nach den Zusammenhängen, nach den Hintergründen, nach den Ursachen, die bleibt oftmals im Dunkeln und die wird so gut wie gar nicht beleuchtet. Also während auf der Seite der Feststellung des Problems sozusagen immer mehr Datenmaterial zusammengesammelt wird, ist auf der Seite der Ursachenanalyse herrscht weitgehend Analphabetismus, würde ich fast schon sagen. Da stellt sich die Frage, warum das so ist. Und um sich dem zu nähern, werde ich hier versuchen, vier Felder aufzutun, worüber wir dann gerne diskutieren können. Und das mache ich auch, um den Unterschied deutlich zu machen. Zum einen zwischen dem Ausmaß dieser Naturzerstörung, ich werde da ein bisschen was mit Zahlen und so weiter bringen, und auf der anderen Seite den Erfordernissen, die ja notwendig sind, um was dagegen machen zu können. Wichtig ist das, denke ich, um so eine Art ja, ursachenbezogene Kritik zu formulieren. Das ist das, was im gängigen Mainstream der Auseinandersetzung fehlt. Der erste Punkt, mit dem ich mich befasse, ist hier sozusagen das Naturproblem. Also welche Ausmaße gibt es da an Verbräuchen, an Zerstörung und was ist bisher erreicht worden? Der zweite Punkt, was wird denn dagegen getan? Und was wird diesbezüglich auch propagiert? Man hört das ja oft irgendwie, das wird gemacht, das wird gemacht, das wird gemacht und so weiter. Das heißt also die umweltpolitische Praxis, die uns mal ein bisschen näher anschauen, welche Felder gibt es da und wie sieht die Propaganda in dem Feld aus? Das dritte, ich glaube, das ist das, was ich schon irgendwie angedeutet hatte, dass das unterbelichtet ist. Wo liegen denn nun die wesentlichen Ursachen? Die Ursachen des bisherigen Ausmaßes an Naturverbräuchen, an Zerstörung im Kapitalismus, also Ursachen, Hintergründe, Zusammenhänge und so weiter. Und der vierte Punkt, das ist leider das Schwierigste, aber das Wichtigste. Ja, welche Konsequenzen ergeben sich denn aus der Praxis? Wenn wir die Ursachen identifiziert haben, welche Konsequenzen ergeben sich denn daraus für das gesellschaftliche Verhältnis von Natur und ja, Ökonomie? Und zwar einer besonderen, einer spezifischen Ökonomie, in der wir sind. Wenn wir nun dieses Verhältnis näher betrachten zwischen Natur und Ökonomie, wenn wir das verstehen wollen, dann macht es Sinn, dass wir ein ganz entscheidendes Bindeglied uns anschauen zwischen Natur und Wirtschaft oder Ökonomie. Was ist das? Das ist in erster Linie das Stoffliche. Stoffe überhaupt. Naturstoffe werden sozusagen in ökonomischen Prozessen, in der Produktion, Transport und so weiter, im Konsum umgeformt, umgewandelt, vernutzt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Keine Ökonomie kann funktionieren ohne Stoffe. Das ist völlig unmöglich. Und so erhalten wir auf der einen Seite einen unglaublichen Warenreichtum. Und wenn wir uns diese Geschichte, dieses Verhältnisses der Natur zur Ökonomie, also dieses ökonomische Naturverhältnis, mal näher anschauen, dann fällt auf, dass das seit der Industrialisierung dieses Ausmaß an Verbräuchen und an Warenvielfalt unglaublich gewachsen ist. Und zwar exponentiell gewachsen. Ich möchte mal so ein paar Zahlen nennen, die das verdeutlichen. Denn so im allgemeinen Kontext wird oftmals nur so von Prozenten geredet, die über bestimmte Jahre sozusagen sich entwickeln. 3,5% da plus, dann wieder 1%, dann wieder ein bisschen weniger. Aber da wird die Dimension dieser Vernutzung, dieser Verbräuche überhaupt nicht klar. Das Weltbruttoinlandsprodukt, also das, was weltweit sozusagen erfasst und produziert wurde, ist ebenso wie der Weltenergieverbrauch in weniger als 200 Jahren um den Faktor 40 gewachsen. Also hat sich ungefähr vervierzigfacht. In 200 Jahren hat sich das vervierzigfacht. Gucken wir uns mal das Bruttoinlandsprodukt an, also das, was in einem Land sozusagen Güter und Dienstleistungen produziert wurde. In der OECD, das sind also die Länder mit der höchsten Wirtschaftskraft, hat sich das allein in den 50 Jahren, 1970 bis 2020, etwa verzwanzigfacht. Wir reden hier von Vervielfachungen, nicht von einfachen Prozentwerten. Die Stromerzeugung zum Beispiel hat sich, genau, das ist das, die Stromerzeugung hat sich von 1973 bis 2018 verdreiundvierzigfacht. Also auch wahnsinnige Größenordnungen, die hier sozusagen zeigen, welche Ausmaße das sind. Und das sind jetzt keine Zahlen, die irgendwie unseriös von irgendwelchen Propagandisten in den Raum geschmissen wurden. Das sind Zahlen, die selber von der OECD, also Gesellschaft für ökonomische Entwicklung und Zusammenarbeit, veröffentlicht wurden, von der Internationalen Energieagentur. Also durchaus Institutionen, die nicht in den Verdacht kommen, systemkritisch zu sein. Weitere Zahlen, die das deutlich machen. Industrieproduktion hat sich seit 1900 etwa verfünfzigfacht. Und ungefähr 4/5 dieser Steigerung ist erst seit 1950 der Fall. Wir sehen also, das ist keine lineare Entwicklung, das ist eine exponentielle Entwicklung, was diese Wachstumsraten angeht. Und wenn wir den Energieverbrauch uns mal hier näher anschauen, ist es immer noch so, dass der weltweite Primärenergieverbrauch zu 81%, und da kommen noch die Kernenergie dazu, fossiler Natur waren. Das heißt also Kohle, Öl, Gas und so weiter. Alles das zeigt die Ausmaße an, wie viel hier sozusagen verbraucht wird und was sozusagen diese ganze Warenvielfalt ermöglicht in diesen hochentwickelten, also ökonomisch hochentwickelten Regionen. Nun ist es so, dass dieser ökonomische Prozess gleichzeitig auch so etwas ist wie ein Stoffumwandlungsprozess. Ja, Stoffe werden umgewandelt, die ganze Zeit. Massenhafte Umwandlungsprozesse von Naturstoffen, aber eben nicht nur in Nutzstoffe, sondern auch in Schadstoffe und in nutzlose Stoffe. Das heißt Verbräuche, Vernutzung, Zerstörung. Und das findet bedauerlicherweise in vergleichbarem Ausmaß statt. Und das kommt eben dazu, dass wir dann die bekannten Krisen haben. Ja, wir haben die Klimakrise, wir haben die Ressourcenkrisen, alles das. Und das steht im Zusammenhang, wenn wir die Ausmaße sehen. Hier vielleicht nochmal ein paar Stichworte, Klimakrise. Der Anteil des CO2s in der Atmosphäre, der war vorindustriell bei etwa 270, der ist jetzt inzwischen bei 413, 415 Parts per Million. Das ist ein unglaublicher Anstieg. Und glücklicherweise kann man das sehr, sehr gut nachweisen durch Eisbohrkernuntersuchungen, dass dieser Wert in den letzten 800.000 Jahren nicht erreicht wurde. Also ein absoluter Wahnsinn, was das angeht, was die Anteile angeht in Bezug auf die Klimakrise, Anteil an den relevanten Stoffen. Und das ist nur die CO2-Sache, da kommen ja noch einige andere dazu. Ressourcenkrise. Wir sind inzwischen so weit, dass einige dieser ökonomisch unumgänglichen Stoffe, die unumgänglich sind für die Produktion, ihren Höhepunkt an Fördermaximum erreicht haben. Das nennt man sozusagen die sogenannte Peak-Debatte, also der Höhepunkt der Maximalförderung ist erreicht. Man kann das nie so genau sagen, weil man natürlich nicht genau weiß, wo ist noch was, aber deutlich wird, dass diese großen Lager von Gas, von Öl und auch von anderen Stoffen immer weniger werden. Man findet immer weniger, was das angeht. Daher diese Debatte um ja, Peak Oil, Peak Gas und so weiter und auch andere Stoffe. Es wird immer problematischer, hier sozusagen die notwendigen Stoffe, um diesen industriellen Moloch, der permanent am Laufen gehalten werden muss, sozusagen zu bedienen. Das ist ein echtes Problem. Das Einzige, wo noch kein Peak sozusagen erreicht ist, ist Peak Waste, also Peak Abfall. Ja? Da geht es immer weiter nach oben, was Abfall angeht. Und das führt eben genau zu diesen Krisen, die ja jetzt Alltag sozusagen geworden sind. Und da greife ich ein bisschen vor, was nicht unbedingt optimistisch ist. Diese Krisen wird man auch nicht mehr verhindern können, nicht mehr umkehren können. Man kann sie vielleicht entschleunigen, das mit Sicherheit, aber sie werden weitergehen. Und das ist nicht nur etwas, was der sogenannte IPCC, also International Panel for Climate Change, immer so schön sagt. Die sagen das nie so deutlich, dass man es nicht verändern kann. Die sagen nur, man kann es verändern, wenn wir jetzt absolut den Stopp haben. Dann geht es noch. Ja? Also dann haben wir noch so und so viele Jahre. Und nächstes Jahr sagen sie, ja, wenn wir jetzt also stoppen, dann haben wir noch so und so viele Jahre. Die Anzahl der Jahre wird natürlich immer geringer. Aber nur vielleicht mal, um diese Dimension klar werden zu lassen. Wir hatten diesen Corona-Lockdown, an den können sich wahrscheinlich alle noch erinnern. Wenn wir die gesteckten Klimaziele von 1,5 Grad erreichen wollen, dann müsste es bis zum Jahr 2030 jetzt jedes Jahr diesen Lockdown geben. Dann könnte man das vielleicht erreichen. Das sind so die realen Verhältnisse. Und die widersprechen natürlich denen, die öffentlich dann immer sehr schön so ja, propagiert werden. Mit anderen Worten, diese Wirkung, die dieser Umgang mit der Natur hat, den kann man vielleicht bestenfalls minimieren. Und das ist keine der üblichen, oftmals linken Krisenrhetoriken oder Katastrophenrhetoriken, sondern es ist etwas, was schon lange bekannt ist. Zum Beispiel im dritten Gefahrenbericht der Schutzkommission des Deutschen Bundesinnenministeriums, Zivilschutzforschung nennt sich das, oder dem sogenannten Peak-Oil-Bericht der Bundeswehr. Dort wird allerdings nicht über Ursachen gesprochen, sondern über Krisenreaktionsstrategien. Mit anderen Worten, ein Weiter-so und dann die Frage, wie reagieren wir in der Gesellschaft? Und wenn man das mal so ein bisschen destilliert, ein bisschen zusammenfasst, dann kommt man so ja, zu nicht besonders angenehmen Möglichkeiten der Strategien, die hier genannt werden. Zunehmende militärische Einsätze im Ausland wie im Inland, zunehmende Überwachungsmaßnahmen, Zunahme von Sicherheitsvorkehrungen gegen die zu erwartenden ja, innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Konflikte. Das ist das, was übrigens unabhängige Friedensforschungsinstitute wie SIPRI aus Stockholm zum Beispiel bestätigen. Und auch zunehmende Maßnahmen gegen zu erwartenden Migrationsprozesse. Das ist da schon relativ deutlich vorgegeben und ich denke, aus unterschiedlichen Gründen, aber wir können sowas schon sehen. Einfach auch aus dem Grund, diese zunehmende Migration, weil immer mehr Gebiete aufgrund dieses sehr, sehr fragilen Ökosystems oder der verschiedenen Ökosysteme für Menschen nicht mehr belebbar werden. Manchmal reichen in einigen Regionen ganz kleine Veränderungen, die eh schon an der Grenze sind, Sahelzone und so weiter, wo es dann kaum noch möglich ist, zu leben. Das hat dann auch noch andere Gründe, die wir hier natürlich nicht im Einzelnen alle nennen können in der Kürze. Aber das führt eben zu zunehmenden Migration, klimabedingt zum Beispiel, kriegsbedingt. Mit anderen Worten, wenn wir das alles zusammenfassen, müssen wir feststellen, dass dieses Verhältnis von Ökonomie und Natur im Wesentlichen ein zerstörerisches ist. Es ist ein destruktives Verhältnis. Ein destruktives Verhältnis aufgrund der Massenhaftigkeit dieser Prozesse und eben auch aufgrund der Massenhaftigkeit von fossilen Umwandlungsprozessen, die hier maßgeblich sind. Sonst könnte das nicht aufrechterhalten werden. Naja, und so stellt sich natürlich die Frage nach den Ursachen. Wie kommt das Ganze? Aber zunächst einmal fällt es auf, dass diese Probleme im Umgang mit der Natur, wie die Ökonomie damit umgeht, wie die gesamte Gesellschaft damit umgeht, ein Problem ist, was ganz wesentlich in dem Spannungsfeld von Ökonomie und Natur verortet ist. Wie gesagt, Umwandlung von Naturstoffe in Waren, Energieverbräuche, Transport und so weiter, Konsum. Das sind alles ökonomische Prozesse. Das ist Ökonomie. Ja? Einkaufen gehen ist Ökonomie, verbrauchen, herstellen und so weiter. Wenn aber von Lösungsansätzen die Rede ist, dann werden in der Regel völlig andere Felder bemüht. Dann wird kaum auf die Ökonomie geguckt. Ich möchte mal ein paar Felder nennen, die hier sozusagen überwiegend genannt werden. Es gibt als ein entscheidendes Feld das Juristische, juristische Ansätze, und die zeigen sich im Anwachsen von Institutionen, von Vertragswerken und so weiter. Zum Beispiel das Montreal-Protokoll, die Abkommen von Rio, von Kyoto, von Glasgow und so weiter. Und diese Anzahl von Institutionen und Gesetzen, Abkommen und so weiter zum Thema Natur- und Umweltschutz hat sich permanent erhöht, hat sich kontinuierlich entwickelt. Die ersten dieser Art gab es 1868. Und wenn wir mal so schauen, wie sich das entwickelt hat, ist auch ganz spannend. Von 1868 bis 1900 gab es weltweit nur drei Abkommen, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben. Klar, da war das Problem ja auch noch nicht so da. Von 1980 bis 1989 ist das Ganze gestiegen auf 94. 94 Gesetze, Verträge und so weiter in diesem Zusammenhang. So, jetzt haben wir das Jahr 2020. Ein Ökolex, das ist ein offenes Forum, da kann man das sehr schön nachlesen. Bis 2018 habe ich hier die Zahlen. Was glaubt ihr denn? Was gibt es denn inzwischen? Wie viele Umweltschutzverträge gibt es und Gesetze inzwischen? Nur mal so Schätzwerte. Kann man noch was zählen? Kann man noch zählen? Kann man noch zählen, klar, die steigen. Okay. 300. Ja, schön wär's. Oder was heißt schön wär's? Nee. Also es gibt inzwischen über 2100 Umweltschutzverträge und über 156.000 Gesetze weltweit, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die sind manchmal sehr konkret, also Fischfang in diesem Fluss an der Stelle und so weiter, bis hin zu globalen Geschichten. Und wir wissen inzwischen, und das ist, denke ich, auch zweifelsfrei zu belegen, dass diese in der Regel ohne ausreichende Wirkung blieben, um die Natur zu schützen. Wenn man sich das mal anschaut, dann hat das zwei entscheidende Gründe. Zum einen, es gibt keine ausreichenden Kontrollen vor Ort. Man macht ein schönes Gesetz. Ob das denn wirklich umgesetzt wird, ist eine völlig andere Frage. Das Gesetz existiert. Keine Kontrollen vor Ort. Ob das jetzt eingehalten wird, keine Überwachung. Und es gibt keine spürbaren Sanktionen, wenn diese Gesetze nicht eingehalten werden. Ich denke, das sind zwei ganz entscheidende Punkte, die deutlich machen, welche Relevanz die Gesetze haben, unabhängig davon, in welchem Land das ist. Gut, einige werden da eher kontrolliert, andere weniger. Das ist unterschiedlich. Aber wenn wir dieses Gesamtproblem betrachten und dieses Naturverhältnis, diese gesellschaftlichen, dieser Umgang ist ein globales Problem. Klimakrise ist ein globales Problem, Ressourcenmangel ist ein globales. Also müssen wir auch schauen, wie wird global damit umgegangen. Oftmals wird das auch nicht eingehalten. Und wenn es eingehalten wird, dann ist es meistens ein völlig schwammiger Minimalkonsens. Etwas völlig Abstraktes, wo man sich dann drüber freut. Ich erinnere mich an die Pariser Klimakonferenz, 2015 war die, glaube ich, wo also wirklich Feierstimmung war. Ja? Heute hat sich gezeigt, es ist so gut wie nichts davon umgesetzt worden. Nichts. Kaum was. Das heißt jetzt nicht, dass das ausnahmslos sinnlos war. Es gibt glücklicherweise auch Ausnahmen, aber man muss betonen, dass das Ausnahmen sind. Zum Beispiel das Montreal-Protokoll von 87, da geht es um die Begrenzung der FCKWs. Das ließ sich also auch belastbar, also an empirisch belastbaren Zahlen deutlich machen. Das hat ein bisschen was gebracht, das auf jeden Fall. Und zum Beispiel wahrscheinlich auch der Antarktis-Vertrag. 1959. Man weiß nie so wirklich, was da passiert, aber der Schutz der Antarktis vor der Ausbeutung der Naturressourcen, das hat wohl bisher auch relativ gut geklappt. Kann man zumindest begründet vermuten. Es gibt auch neben den juristischen Ansätzen technologische Ansätze. Ja, wie zeigen sich die technologischen Ansätze? Das kennt man. Das ist in erster Linie etwas, wo man sagt, das sind so Effizienzsteigerungsgeschichten, Technologien, die dazu dienen, die Emissionen, die Schadstoffe zu reduzieren, zum Beispiel Materialeinsparung, Erhöhung der Wirkungsgrade von Maschinen, Es gibt auch diese sogenannten CO2-Abscheidungstechnologien, wo CO2 sozusagen dann gebunden wird und unter die Erde gepresst wird und da soll es dann bleiben und so weiter. Aber auch regenerative Energiequellen, das ist auch etwas, was dazu gehört. Und dieses Feld sozusagen, diese ja, technologischen und Effizienzfortschritte sind ein ganz entscheidendes Moment des sogenannten Green New Deals. Ja, der sogenannte, der von den Grünen ganz groß sozusagen propagiert wird oder propagiert wurde zumindest. Und das Entscheidende in dieser ja, Strategie ist die Entkopplung von Wachstum und dem Verbrauch von Schadstoffen und Ressourcen. Das ist sozusagen das, wie das funktionieren soll. Mit anderen Worten, das ökonomische Wachstum kann so weitergehen, aber technologisch kriegen wir das in den Griff. Na? Also es wird so weit der Effizienzfortschritt sozusagen getrieben, dass es dann keine Probleme mehr in dem Fall gibt. Das Problem für die Vertreter dieser Richtung ist, das kann man empirisch belegen, ob das nun stimmt oder nicht. Man muss nur ein paar Daten vernünftig zusammentragen. Und das macht eben auch die OECD. Und die hat zum Beispiel einige Beispiele hier festgestellt, dass der Energieverbrauch pro produzierte Einheit, und darum geht es ja zum Beispiel, von 1970 bis 1991 um ca. 33% zurückgegangen ist. Das ist enorm. Das ist ein enormer Fortschritt. Ähnliche Größenordnungen gelten auch für die Materialeffizienz. Vielleicht, um sich das so plastisch vorzustellen, Plastiktüten waren früher dicker, die haben dann, was weiß ich, 5 Kilo getragen, heute sind sie deutlich dünner und tragen trotzdem 5 Kilo. Ne? Also, man verbraucht weniger. 33% bis zu 40% kann man sagen. Wenn man das als Faktor bezeichnet, ist das ein Faktor 1,3, 1,4, wenn man das mal so sieht. Doch wenn wir das ins Verhältnis setzen, die gleichen Zeiträume, was da an Wachstum passiert ist, dann stellen wir fest, dass das bei weitem nicht ausreicht. Denn in dem gleichen Zeitraum hat sich das Wachstum oftmals vervierfacht, verfünffacht. Das heißt, diese ganzen Effizienzfortschritte, so sinnvoll sie einzeln betrachtet auch sein mögen, wurden deutlich überkompensiert, bei weitem überschritten von dem Massenwachstum. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Diskrepanz zwischen Effizienzfortschritten einerseits und Wachstumssteigerungen und Verbräuchen andererseits. Das Wachstum überkompensiert deutlich diese Effizienzfortschritte. Das heißt, es ist bei weitem nicht ausreichend, immer nur auf die Technologie zu schielen. Im Gegenteil, es gibt hier den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, man hat das Wissen darüber, dass es ja eine feine Sache ist, wenn die Automobile jetzt nicht mehr 20 Liter verbrauchen, sondern vielleicht nur 4 oder 5 Liter. Tolle Sache. Was heißt das? Dann kann ich mir ja noch ein Auto leisten. Ist doch super. Ja? Und das zeigt sich dann eben auch. Das heißt, das einzelne Automobil verbraucht heute deutlich weniger als noch vor 30, 40 Jahren oder 50 Jahren. Aber die Anzahl der Automobile ist massivst gestiegen. Auch hier, das Massenwachstum überkompensiert sozusagen die Effizienzfortschritte. Das heißt, diese technologischen Prozesse, dieser technologische Ansatz, dieses Problem, diese Probleme in den Griff zu bekommen, reicht bei weitem nicht aus, hat zum Teil sogar den gegenteiligen Effekt. Das ist ganz interessant, das ist schon ziemlich lange bekannt, das ist, gab in Großbritannien zu Zeiten der Industrialisierung unglaubliche Technologiefortschritte, auch was die Nutzung von Kohle angeht. Und ein gewisser Jefferson hat dann da den Verbrauch von Kohle unglaublich effektivieren können, hat gesagt, das ist super, ja. Dann können wir jetzt sozusagen für den gleichen Prozess weniger Kohle brauchen, wir haben den gleichen Ausstoß an Waren, das ist fantastisch. Aber es wurde überhaupt nicht damit gerechnet, dass das natürlich so attraktiv wurde, dass dann alle in den Bereich reingegangen sind. Das heißt, insgesamt auch wieder, das Massenwachstum, der Kohleverbrauch ist massiv gestiegen, insgesamt. Ein dritter Ansatz sind sogenannte ökosystemische Ansätze. Das heißt also, man versucht zum Beispiel durch Aufforstung von Bäumen CO2-Speicher sozusagen zu erweitern. Millionen von Bäumen werden gepflanzt. Ja? Und ich denke, das ist zwar sinnvoll, das ist klar, CO2-Speicher herzustellen, aber Ich denke auch, dass es gleichzeitig ein sehr eindimensionaler und verkürzter Ansatz ist, denn mehr Bewuchs von Bäumen, vor allem dieser Art von Baum, ist nicht gleichbedeutend mit einem intakten Ökosystem. Und wenn wir das umrechnen, dann reicht die Bepflanzungsfläche auf diesem Planeten überhaupt nicht aus, um das alles kompensieren zu können. Also auch wieder nur ein Punkt von vielen, wo man sagt, das könnte in Ansätzen hilfreich sein, warum nicht? Ja, aber das ist keine Lösungsstrategie, keine ausreichende Lösungsstrategie, was eben daran liegt, dass das Massenwachstum enorm ist und bei Wetten alles überdeckt sozusagen. Ein anderer Punkt, der auch gerne genannt wird und der ist sehr, sehr stark ideologisch, ist immer wieder, dass gesagt wird, naja, Bevölkerungswachstum. Ja, wir haben jetzt 7 Milliarden plus sozusagen, immer mehr Menschen und so weiter, das kann nicht gut gehen. Doch was wird dabei übersehen? Was ist das Problem? Das sind die Reichen, die CO2 ausstoßen. Ja. Es ist nicht die Frage, wie viele Menschen da sind, sondern wie viel ist der Ausstoß pro Kopf? Ja? Und wenn jemand in Mali lebt, in Malawi oder auch auf Kuba, dann ist der CO2-Ausstoß pro Kopf äußerst minimal, verglichen mit jemandem, der in den USA lebt oder in Westeuropa lebt. Um das auch zu quantifizieren, wir verbrauchen pro Kopf, was Konsum angeht und auch was Müll angeht, etwa das 30-fache, das 40-fache, wie ein durchschnittlicher Bewohner Afrikas. Das 30- bis 40-fache. Also wenn wir schon über Bevölkerungswachstum und Probleme reden, dann müssen wir diese Bevölkerung, die wir hier haben, also in Westeuropa mal 30 mal 40 rechnen und dann können wir das ungefähr vergleichen. Das heißt, das ist eher auch ein ideologischer Ansatz, um ja, von den zentralen Orten und Personen abzulenken, wo eigentlich das Problem entsteht. Das Problem liegt nicht in Afrika oder in anderen Regionen, die ökonomisch gar nicht diese Möglichkeit haben, diesen Output zu schaffen, an Schadstoffen und an Waren und so weiter, sondern hier. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und damit verbunden dann eben auch, was ich mal ein bisschen ätzend finde, so von der höheren Bevölkerungsmasse zu sprechen. Ja, da ist unglaublich viel Bevölkerungsdichte und so weiter. Ja. Na, dann lass uns doch mal gucken, wie hoch ist denn die Bevölkerungsdichte oder wo ist sie denn am höchsten? In den Niederlanden zum Beispiel und in Belgien. Aber wir sprechen nicht von einem übervölkertes Belgien oder so, ja? Oder von Niederlanden, die zu voll sind. Das macht kein Mensch. Ne? Das macht man über Pakistan oder Indien und so weiter, obwohl das auch nicht greifbar dann ist. Also es ist nicht empirisch belastbar. Aber es wird gern angewendet. Letzten Punkt, den ich hier nochmal nennen möchte, was so die ganzen Maßnahmen angeht, das ist sozusagen, sind die moralischen Appelle. Freiwillige Verpflichtung, Sparsamkeit, ne? Nachrüstung umweltschonender Technologien und so weiter, alles das, was sozusagen in Richtung der KonsumentInnen sozusagen immer wieder akklamiert wird, die ganze Zeit Macht, Macht, Macht, Macht, hier und da. Ne? Ab und zu mal kalt duschen, das ganze Programm. Ne? Was wird hier übersehen? Wer ist es denn eigentlich? Wer ist es denn eigentlich, wenn wir von KonsumentInnen sozusagen sprechen, wer die großen Emittenten sind? Das sind in erster Linie auch die ja, Superreichen. Und da gibt es auch sehr schöne Zahlen zu, was das angeht. Ja? Das reichste 10% der Welt überschreiten 2030 den Wert um das Neunfache von dem der Normalbürger sozusagen. Das reichste Prozent der Menschen verbrauchen das 30-fache. Also konsumieren das 30-fache von dem, was der globale Durchschnitt ist. Also mit inklusive der Menschen, die in Afrika leben. Das ist auch klar, wenn man sich die ganzen Yachten anschaut, das ganze Programm und so weiter, was damit zusammenhängt. Das heißt, auch hier hat das eher einen ideologischen Charakter und punktuell mag das auch noch sinnvoll sein, aber man betont, und das ist wichtig, wenn man das jetzt seriös betrachtet, man muss sagen, das sind punktuelle Sachen und keine, die flächendeckend oder wirklich in diese Lösungsrichtung gehen. Noch deutlicher wird es, wenn wir nicht die Konsumenten sehen, sondern die Global Player sozusagen. Die großen Konzerne, was verbrauchen die eigentlich so? Abgesehen davon, dass wenn wir uns diese Geschichte der Global Player, also diese wirklich Riesenkonzerne anschauen, die über die letzten Jahrzehnte immer unglaublich, also der Anteil ihrer Macht, ihrer ökonomischen Macht ist unglaublich gestiegen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also diese Global, diese Fortune 500 heißen, die sind die 500 größten Unternehmen überhaupt. Die haben ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als die Hälfte dessen, was auf der gesamten Welt produziert wird. Das muss man sich mal vorstellen. 500, zumeist private oder auch teils staatliche, aber zumeist private Unternehmen, haben sozusagen mehr ökonomische Macht, ja, als die ärmere Hälfte der Menschheit. Das ist ein Wahnsinn. Und allein die 20 größten Unternehmen, die ich hier mal so gelistet habe, die verbrauchten seit 1965 mehr als 35% des gesamten CO2-Ausstoßes. Dafür sind die verantwortlich. 20 Unternehmen. Wenn wir uns also denen widmen würden, wäre das ein unglaublich positiver Effekt. Das passiert aber nicht. Ja? Saudi Aramco, Chevron, Gazprom, ExxonMobil, National Iranian Oil, BP, Royal Dutch, also sehr viele Kohle, Gas, Öl und so weiter, Petrochemie, Philips, Abu Dhabi National Oil, Kuwait, Irak und so weiter und so weiter. Das sind die großen Emittenten. Das sind diejenigen, die sozusagen hauptverantwortlich sind. Und das seit über 50 Jahren. Meistens. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar. Aber die emittieren das ja nicht selber, die verkaufen das und das CO2 wird dann... Also auch in der Produktion emittieren die das selber. Das ist das. Wird jetzt nur gerechnet. Das wird nur gerechnet, das andere kommt ja noch dazu. Ja, ja, dass sie selber emittieren. Das andere ist schwer nachzurechnen, sozusagen. Ja? Also wenn sozusagen Mercedes was herstellt, ja, dann der Mercedes wird ja weiterhin emittieren. Das ist dann insofern nicht dieser Firma anzurechnen, sondern durch das Konsumverhalten. Aber es sind allein, was diese Firmen sozusagen hier emittieren. 35%. Aber es ging jetzt auch um die Ölförderung. Das ist meistens Öl, Gas, wie gesagt, Fossile. Ne? Weil aber das wird dann eher emittiert bei den Volkswagen, oder? Bitte? Das wird dann eher emittiert, da wo es hingeliefert wird. Ja, da auch. Da auch. Also bei der Produktion fällt so viel an. Ja. Ne? Das und eben auch beim Konsum in dem Fall. Und in dieser Rechnung ist dann beides schon drin? Oder das nicht? Sind die Firmen. Nur die Firmen, die hier sind. Okay. Nur die Firmen. 35%. Der CO2-Ausstoß. Ja. Genau. Wenn wir das mal so ein bisschen zusammenfassen, also wenn wir über Umweltschutz reden, Naturzerstörung und so weiter, Klimawandel, dann geht es in öffentlichen Diskussionen und so weiter, aber bedauerlicherweise auch im wissenschaftlichen Mainstream, meistens genau um diese Fragen. Technische Beherrschbarkeit von Natur, also Steigerung der Effizienz, ja, zunehmend so neoliberale, marktgesteuerte Strategien, das heißt Bepreisung und so weiter, oder um so normative politische Forderungen, wie zum Beispiel im Brundtland-Bericht, auch der Club of Rome zum Beispiel, also mit anderen Worten, ja, es ist alles so schlecht und es muss besser werden und reißt euch mal zusammen und so weiter. Über Ursachen wird so gut wie gar nicht gesprochen oder gar nicht. Vielleicht nochmal, weil es relativ wichtig ist, dieser Begriff Inwertsetzung, ist ein bisschen abstrakt vielleicht, was kann man sich darunter vorstellen, Inwertsetzung. Man versucht hier etwas, ziemlich egal was es ist, zu nutzen, um ökonomischen Profit daraus zu ziehen. Vielleicht kennen einige noch Knut und Bruno. Wer kennt Knut? Das waren die zwei Eisbären. Nee, Knut war der Eisbär. Oder, genau. Im Zoo. Ja. Und Bruno war der Bär in Bayern. Bruno war der Problembär. Ja. Genau, es gibt Knut, der war kein Problembär. Warum war er kein Problembär? Aus dem ließ sich unglaublich was herausziehen. Das war eine riesige Marketinggeschichte. Die Leute sind in den Zoo gerannt, haben ihn sich angeguckt, haben dann Kuscheltiere gekauft und so weiter. Das war ein ökonomischer Faktor. Man konnte an dem gut verdienen. Der ist sozusagen dann zu früh gestorben. Wie bedauerlich. Aus ökonomischer Sicht dann. Ne? Bruno war ein Problembär. Ja? Bruno hat sozusagen sein Revier verlassen, weil sein Revier nicht groß genug mehr war. Ist dann sozusagen gewandert, der wurde dann relativ schnell abgeknallt. Also der wurde sozusagen zu spät abgeknallt, denn aus der Sicht. Ja? Der eine ließ sich verwirten, der andere nicht. Ja? Das ist das, was so typisch ist in Bezug auf Inwertsetzung. Ja? Wir haben also verschiedene Ansätze. Ja? Was fällt auf bei diesen Ansätzen? Fast alle diese Ansätze oder alle diese, die entscheidend sind, sind gekennzeichnet durch eine Abwesenheit, nämlich eine Abwesenheit von wachstumskritischen Positionen oder überhaupt sogar ökonomiekritischen Position. Das heißt, es fehlt hier eine grundsätzliche Kritik am ökonomischen System, am wirtschaftlichen System, am Umgang dieser Ökonomie mit der Natur. Anfangs habe ich aber gesagt, das ist der Kern der Sache. Darum geht es eigentlich. Ne? Konsum, Produktion, Transport und so weiter, das ist alles, das ist Ökonomie. Ne? Das wird unterbelichtet, massiv unterbelichtet. Und Forschungsansätze, die sich genau damit beschäftigen und vielleicht Fragen stellen, die Zusammenhänge der inneren Logiken, wo es ein bisschen schwieriger wird, und Strategien, mit anderen Worten, was ist eigentlich Kapitalismus, wie funktioniert das? Und wie funktioniert eigentlich Natur? Wie geht das zusammen, geht das nicht? Wie passt das? Das bleibt vereinzelt und ist eine Ausnahme. Und auch an Universitäten. Also die Kollegen, die sich damit auseinandersetzen, die kenne ich fast persönlich. Ja? Die sind sehr, sehr wenige, sehr verteilt. Da stellt sich die Frage, warum oder was sind die Gründe für diese Abwesenheit? Die Abwesenheit einer Ökonomiekritik. Naja, der Ort, an dem entschieden wird, was gemacht wird umweltpolitisch, welche Gegenmaßnahmen gegen diese offensichtlicher werdenden Naturschäden und so weiter laufen, ist fast ausschließlich das Feld der staatlichen Regulation. Fast alles läuft über staatliche Regulation. Der Staat soll hier so eine Art institutioneller Fokus sein, so ein Brennpunkt, der ja, reguliert oder eben nicht reguliert, und das dem Markt überlässt. Aber es ist der Staat, der sozusagen hier betrachtet wird. Er soll zugleich umweltschützend und wachstumsfördernd, wachstumsfördernd ist wichtig, auch Umweltpolitik soll wachstumsfördernd sein, ja, regulieren, deregulieren. CO2-Zertifikate zum Beispiel und so weiter. Aber egal, welche staatliche Richtung das ist, und das zeigt die historische Erfahrung, in beiden Fällen, ob er nun reguliert oder dereguliert, ist Staat kein grundsätzlicher Kritiker von ökonomischen Grundsätzen, sondern, und das zeigt sich, wenn wir unterschiedliche staatliche Praktiken anschauen, im historischen Vergleich, je nachdem, welche Länder wir sehen, der Regelfall, ich rede immer vom Regelfall, ist er eher Exekutive, also Umsetzung von Kapitalinteressen. Wie läuft das? Ja, wie können wir das effektiver machen? Und so weiter. Das zeigen kritisch-theoretische Auseinandersetzungen, zum Beispiel von Nikos Poulantzas, Joachim Hirsch und andere, aber eben auch die historische Praxis, die das nachweisen lässt. Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum das eben nicht in den Fokus der Betrachtung kommt. Ein anderer Punkt, denke ich, der ist auch relativ sehr, sehr wichtig sogar, dass diese gegenwärtige Form der Ökonomie, die wir haben, dass wir Ökonomie brauchen, ist klar, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Die Frage ist nur, welche Art von Ökonomie, welche Form? Und wir haben gerade diese kapitalistische Form. Bloß die wird nicht als eine Form gesehen, sondern als Ökonomie überhaupt. Ja, das ist Ökonomie, ne? Was wir machen. So ist Wirtschaft. Unverrückbar. Also wie so ein Naturgesetz oder wie ja, Gott gegeben irgendwie, kann man nicht ändern. Wenn überhaupt, kann man da so ein kleines Schräubchen drehen, da. Also man kann es ein bisschen innerhalb dieses vorgegebenen Rahmens, nämlich der Gewährleistung von ja, Verwertungsinteressen, von Wachstum und so weiter, reformieren. Das war es dann aber auch. Das ist so die grundsätzliche Haltung. Das ist sozusagen fast schon ein Dogma, was ungefragt immer wieder deutlich wird. Und ein dritter Punkt, ich glaube, es ist generell festzustellen, dass ja, Ursachen, Kritik oder auch Kritik an den Hintergründen von politischen Verhältnissen oder auch ökonomischen Strukturen wird in der Regel bestenfalls ignoriert. Es wird kaum gefördert. Es wird bestenfalls ignoriert. Es wird sogar unterdrückt. Nämlich insbesondere dann, wenn Sie Herrschaftsverhältnisse in Frage stellen. Wenn Sie bestimmte Strukturen, die profitabel sind, in Frage stellen. Strukturen der Macht. Bolsonaro ist das beste Beispiel. Seitdem Bolsonaro an der Macht ist in Brasilien, brennen die Wälder wie verrückt. Neue Rekorde. Wer sich dagegen stellt, hat ein echtes Problem. Ja? Und es ist nicht nur Bolsonaro, es ist Trump, es ist China, es ist die Türkei, es ist Russland. Und in abgeschwächter Form viele andere Länder. Da gibt es natürlich große Unterschiede. Aber man muss feststellen, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Und so denke ich, macht es Sinn, dass man sich mal die Ursachen genauer anguckt. Also was ist es eigentlich genau in der Ökonomie? Wie funktioniert das? Gibt es da Zusammenhänge? Ist also das System ein Problem? Oder ist das Problem einfach nur das, dass das System nicht gut genug funktioniert? Also das ökonomische System. Und so macht es Sinn, mal zu schauen auf die inneren Funktionsweisen. Wie funktioniert Kapitalismus? Und wenn man sich das mal ein bisschen näher anschaut, und wenn man sich da mal anschaut, wie Natur, wie wesentliche Momente in der Natur existieren, Gesetzmäßigkeiten, sehen wir, dass sich da Widersprüche auftun. Es sind unglaubliche Widersprüche zwischen der Funktionsweise einer kapitalistischen Ökonomie und der Funktionsweise einer intakten Natur. Das Problem, in der Realität bilden diese Verhältnisse eine Einheit. Die können nicht voneinander losgelöst betrachtet werden. Ja? Wir haben also praktisch Gesetzmäßigkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, die jetzt zusammenwirken. Mit dem entscheidenden Punkt, dass die Gesetzmäßigkeiten dieser kapitalistischen Ökonomie der anderen überformt werden. Die gelten jetzt. Die gelten. Und das ist sozusagen etwas, wo wir uns jetzt dem Kern dieses, man kann sagen, kapitalistischen Naturverhältnis nähern. Es ist nicht nur ein Naturverhältnis zwischen Mensch und Natur. Das gab es immer, das ist total unterschiedlich gewesen. Aber wir haben ein ganz besonderes Verhältnis zur Natur in kapitalistischen Systemen. Und da können wir uns mal anschauen, was sind das eigentlich für Widersprüche? Ich möchte mal drei Widersprüche, die deutlich sind, nennen. Wenn wir die Stoffe nehmen, die in der Natur vorhanden sind, was passiert mit denen? Die werden in diesen ökonomischen Prozessen, die werden umgewandelt. Das heißt, von Naturstoffe, wie sie nun mal so sind, in Nutzstoffe und eben auch in Schadstoffe. Wir haben also zum Beispiel Holz. Holz wird zu Möbel, Möbel wird zu Abfall. Und man kann sagen, das ist eine andere Qualität. Das ist ein qualitatives Verhältnis, was sich ändert. Die Qualität ändert sich. Es hat nicht mehr die gleichen Eigenschaften, deswegen ändert sich die Qualität. Wir haben Rohöl. Rohöl wird zu Benzin und Benzin zu Rauch. Das ist eine völlig andere Qualität. Es sind also qualitative Veränderungen. Das ist typisch in der Natur. Das ist in uns so, ja, das wissen wir selber. Wir wachsen, wir verändern uns. Und Naturprozesse, biochemische Prozesse sind qualitative Veränderungen ab bestimmten Punkten. Diese Prozesse sind aber nun sozusagen in einem ökonomischen Prozess eingebunden und untergeordnet. Und dann gucken wir uns doch mal diese ökonomischen Prozesse der Kapitalisierung an. Was heißt denn Kapital? Was passiert denn da? Was ist das Ziel? Das Ziel dieser Kapitalisierungsprozesse eines Unternehmens ist quantitative Veränderung, und zwar quantitativ erhöhen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist das zentrale Moment. Die Waren werden qualitativ umgewandelt mit dem Ziel, quantitativ Kapital zu erhöhen. Ja, es wird etwas verkauft mit dem Ziel, dass man mehr Geld hat. Und dieses Mehrgeld wird reinvestiert mit dem Ziel, dass man noch mehr Geld hat. Und das wird investiert mit dem Ziel, mehr, mehr, mehr. Es gibt keine letzte Zahl, es gibt kein Ende. Mit anderen Worten, ein Prozess, der maßlos ist. Das Kapital fließt nur zurück zum Anfang mit dem Ziel, dass es noch mehr Kapital wird. Und so weiter und so weiter. Und wenn wir da mal diese komische Skizze uns anschauen, die ich da hingekritzelt habe, dann kann man sich das ungefähr so vorstellen. Wir haben hier Geld, das Geld wird investiert, da werden Waren für gekauft in der Produktion und so weiter, Arbeitskräfte sowieso, aber das ist die soziale Frage, die zählt nicht so. Das Ganze wird verkauft auf dem Markt, Geld fließt zurück zum Ausgangspunkt. Aber nicht genauso viel, sondern wenn alles normal verläuft, mehr Geld. Klar. Einige geben das komplett aus, dann ist es vorbei mit Ökonomie, ja, dann können sie die Firma dicht machen. Aber der Regelfall, das meiste wird reinvestiert. Das heißt, das Ganze, noch mehr Geld wird reinvestiert. Was braucht man dafür, um diesen Prozess weiterzuführen? Noch mehr Waren. Ja, die werden wieder verkauft, wenn es nach Wunsch läuft. Man kriegt also noch mehr Geld. Dann kauft man noch mehr Waren und so weiter und so weiter. Das Ganze ist sozusagen eine Spiralbewegung, die permanent steigt. Das Problemchen ist dann, in Anführungsstrichen, in diesem Prozess bleibt das Geld immer erhalten. Ja? Der Großteil des Geldes bleibt immer da, weil es immer reinvestiert werden muss. Das wird bloß immer mehr. Das sehen wir, wenn wir die Wachstumszahlen uns anschauen. Immer weiter Wachstum, immer weiter Wachstum. Haben wir 2 Quartale mal kein Wachstum, wird sofort von Krise gesprochen. Wir merken das gar nicht, ja? Aber es wird sofort von Krise gesprochen. Geld bleibt hier immer drin. Aber was muss immer neu rein? In den Prozess? Stoff. Ne? Stoff. Wir müssen immer rein, dann kann das Ding nicht funktionieren. So, und was kommt raus? Wir haben Waren ohne Ende, sozusagen. Waren und Schadstoff. Das heißt, damit dieses System permanent laufen kann, müsste es unendlich viel Stoffe geben. Ohne Ende. Und die Schadstoffe, die dann auch unendlich steigen, müssten kein Problem sein. Die müssten sozusagen kompensierbar sein. Die müssten kein Problem darstellen. Das heißt, wir haben eine Verbindung zwischen einem endlichen System und einem unendlichen System. Und das unendliche System dominiert. Das überlagert die Natur. Das entscheidet. Es kann also gar nicht möglich sein, dass dieses System des Kapitalismus, was auf Unendlichkeit abzielt, kompatibel ist, vereinbar ist mit der Natur, wo die Endlichkeit da ist. Wir können nicht permanent die Ressourcen ausschöpfen. Und das zeigt sich. Da ist ein Ressourcenmangel, da ist ein Ressourcenmangel. Wo wird denn jetzt schon nach Öl gesucht? Schon seit längerem. Die Teersande, die Ölsande in Kanada, die waren vor einigen Jahrzehnten völlig unattraktiv. Heute versucht man da das restliche an Öl rauszuholen, damit man das in diesen Kreislauf reinschieben kann, sozusagen. Und das ist so extrem ineffizient. Da braucht man sozusagen noch im Moment 1 Liter Öl, um 2 Liter rauszuholen. Also, das ist Wahnsinn, wie ineffizient das Ganze ist. Und ökologisch geht da so viel kaputt. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, da gibt es in dieser Region, wo das gemacht wird, in Kanada, extrem seltene Krebskrankheiten, die gab es vorher kaum woanders. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und die Natur, was damit passiert, zu lösen. Mit anderen Worten, einer dieser zentralen Widersprüche ist, wir haben hier ein quantitatives Ziel, was endlos ist in dieser kapitalistischen Ökonomie. Ja, und die qualitativen Ziele in der Natur, die da nicht mitspielen können. Wir haben sozusagen ein endliches System und ein unendliches System. Das geht nicht. Das kann nicht so sein. Denn dieses Problem, wie wir sehen, ich habe das extra so. Das ist sozusagen ein Kegel, der sich so verjüngt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass ich das steigern muss. Wir haben unglaubliche Reichtümer erreicht. Ja? Wenn man sich mal, vielleicht haben das einige mal angelesen von Karl Marx, Kapital, die ersten Zeilen, da steht, ja, Kapitalismus als unglaublicher Warenreichtum, steht da. Ja, verglichen mit der heutigen Zeit war das ein Witz. Ja? Heute ist der Warenreichtum so unermesslich groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und daher auch die Konsequenzen, was Schadstoffmengen und Qualitäten angeht, die nicht mehr sozusagen kompensiert werden können durch die Natur. Die sogenannten Kipppunkte sind schon weit erreicht und eben Warenmengen, eben auch ja, Ressourcenmängel, die ganz massiv sind. Also, das geht mehr. Und es ist sozusagen hier ein verjüngender Kegel, denn das Ganze muss immer schneller laufen. Das Geld muss immer schneller zu seinem Ausgangspunkt zurückkommen, damit man es schneller reinvestieren kann. Schneller reinvestieren heißt Vorteile gegenüber anderen in der Konkurrenz. Und wenn ich Vorteile habe gegenüber anderen in der Konkurrenz, greife ich sehr wahrscheinlich mehr Marktanteile ab. Schneller, schneller, schneller, immer höher, immer weiter. Dafür werden Flüsse begradigt, dafür werden Straßen unendlich gebaut und so weiter. Werden vertieft, Hauptsache schnell, schnell, schnell. Teilweise ist es so, bei diesen sogenannten Just-in-Time-Produktionen, wenn der Auftrag kommt, werden 2 LKWs bei einer Bestellung mit der gleichen Ladung losgeschickt und der schneller da ist, kommt an sozusagen. Ja, der macht dann das Geschäft in Anführungsstrichen. Das ist der Wahnsinn. Ja? Also nicht nur immer mehr, sondern noch immer schneller mehr. Also das ist etwas, was zeigt, dass das Problem in dem Verhältnis ganz wesentlich drinsteckt, wie die Natur funktioniert und wie der Kapitalismus funktioniert. Und das Problem ist, wenn erstmal etwas verbraucht ist, dann kann man es nicht nochmal nutzen. Ja? Der Rauch, den kannst du nicht mehr umwandeln in Öl. Das geht nicht. Das heißt, das ist eine eindimensionale Richtung in der Natur. Wir reden hier von fossilen Stoffen. Vielleicht gibt es Ausnahmen. Aber der Regelfall und gerade die, die ökonomisch nutzbaren Stoffe sind, da ist das sozusagen der Regelfall. Also Wachstum in der kapitalistischen Ökonomie orientiert sich an quantitativen Zielgrößen und hat eben im Gegensatz zur Natur kein natürliches Ende. Wachstumsprozesse in der Natur sind, heißt einfach qualitative Umwandlungsprozesse, ne? Vom Entstehen über die Blüte bis zum Absterben. Völlig natürlich. Das heißt Wachstum in der Natur. Das ist ein ganz anderer Wachstumsbegriff. Das heißt kein Ende. Schadstoffe und so weiter werden dann auch dementsprechend hier ja kein Ende finden. Oder kein ausreichendes Ende. Kennt man sowas eigentlich auch in der Natur? Maßloses Wachstum? Nein, eher nicht. Nee? Doch, in der Medizin, aber es ist nicht zyklisch dann. Tja, genau, genau. Was heißt denn maßloses Wachstum? Und wenn es geht, noch ausgeht, genau. Genau. Insofern gibt es deutliche Analogien zu dieser Krebskrankheit mit der kapitalistischen Ökonomie. Maßloses Wachstum. Maßloses, endloses Wachstum. Wenn es geht, von verschiedenen Punkten aus. Ein weiterer Punkt, der sehr widersprüchlich ist und der sehr deutlich ist, wenn wir uns mal die Zeiten anschauen. Natur und die Stoffe, die aus ihr hervorgehen, wie haben die sich entwickelt? In naturzeitlichen Dimensionen. Das heißt also, Öl, Kohle und Gas und so weiter, das hat Millionen von Jahren gebraucht, bis das Ganze sich gebildet hat. Mit hohem Druck und so weiter, entsprechenden Bedingungen. Millionen von Jahren braucht das, bis das gebildet wurde. Die Bildungszeiten. Demgegenüber stellen wir uns mal die Vernutzungszeiten. Die Vernutzungszeiten sind bestenfalls hunderte von Jahren. Ja? Manchmal Jahrzehnte. Und dieses wird sozusagen, diese Stoffe werden einem kapitalistischen Zeitregime untergeordnet. Vernutzung in wenigen Jahren, Bildung in Millionen von Jahren oder in Tausenden von Jahren. Ne? Kann das gut gehen? Das sind Zeitwidersprüche. Das geht nicht. Man kann sozusagen, man versucht es, diese Prozesse zu beschleunigen in der Natur. Das hat aber nur äußerst begrenzten Erfolg. Ja? Man kann irgendwie Bäume nicht sagen, nun wachs mal schneller irgendwie. Man kann die natürlich versuchen, durch Zusatzstoffe schneller wachsen zu lassen, klar. Aber das hat auch sehr, sehr schnell Grenzen. Ich weiß nicht, ist jemand in der Landwirtschaft aktiv von euch? Mir hat mal so ein Landwirt gesagt, die Hochleistungsmilchkuh, die es inzwischen gibt, die ist doppelt so produktiv wie in den 50er Jahren, was Milch angeht. Das ist schon enorm, was erreicht werden kann durch chemische Zusatzmittel, durch Medikamente und durch das und durch Züchtung und so weiter. Genau. Ja, aber eben nur doppelt so viel und nicht viermal und fünfmal. Und in 10 Jahren wird sie nicht das 20-fache bringen. Das ist einfach unmöglich. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, in welchem Feld, wann die Grenzen erreicht werden. Und so haben wir Widersprüche. Widersprüche zwischen den qualitativen Veränderungen in der Natur, den quantitativ maßlosen Zielsetzungen, Widerspruch zwischen der stofflichen Endlichkeit der nutzbaren Stoffe, ja, und die unendliche Nutzung dieser Stoffe bis zum Gehtnichtmehr und zwischen den Eigenzeiten der Natur und einem System hier, was permanent auf Beschleunigung abzielt. Ja, und das versucht man nun auch technisch zu lösen. Ja, auch da sagt man, oh, kein Problem, kriegen wir hin. Es gab damals mal vom Vorstandsvorsitzenden von Mercedes eine große Rede in China, als sie den chinesischen Markt entdecken wollten. Die meinten, wie kriegen wir das denn in den Griff? Und da meinte er nur ganz trocken, ja, bis dahin haben wir die Brennstoffzelle, dann ist alles kein Problem mehr. Also diese unglaubliche Technikgläubigkeit, die verbunden ist mit der primären Zielsetzung, permanent Kapital anzuhäufen bis zum Gehtnichtmehr. Ja, was muss man denn nun machen, um diese Widersprüche zu lösen? Also entweder muss sich die Natur ans Kapital anpassen. Ich glaube, das ist nicht möglich. Zumindest bisher nicht. Oder das Kapital muss sich an die Natur anpassen. Wenn das Kapital sich aber an die Natur anpasst, heißt das, dass wesentliche Momente, die den Kapitalismus ausmachen, gar nicht mehr existieren dürfen. Nämlich unendliches Wachstum zum Beispiel, permanente Beschleunigung. Alles das darf gar nicht mehr sein. Und Kapitalismus ohne Wachstum ist kein Kapitalismus mehr. Das geht nicht. Das heißt, die wesentlichen Gesetzmäßigkeiten, Funktionsweisen, die diese kapitalistische Ökonomie ausmachen, wären gar nicht mehr da. Das geht gar nicht mehr. Es wäre kein Kapitalismus mehr. Ich denke schon, dass diese wesentlichen Momente zeigen, dass Naturlogiken, Naturgesetze und diese kapitalistische Ökonomie, die in unglaublich vielen Varianten existiert und sich permanent verändert hat, aber das, was ich eben hier angesprochen habe, Produktivkraft ständig wachsen und so weiter, maßlos, das findet in jeder kapitalistischen Epoche statt. Mal besser, mal schlechter. Mal mit der Strategie, mal mit anderen. Das kann nicht klappen. Und dass das nicht genug wäre an Problem, es gibt also nicht nur diese systemischen Widersprüche zwischen Natur und Kapital, es gibt auch verschärfende Wachstumsstrategien. Also diese Logiken werden noch mit Strategien sozusagen angereichert und umgesetzt. Da möchte ich auch mal ein paar nennen. Wir haben sozusagen neben der Ökonomie, wir haben Parteipolitiken, wir haben kulturelle Leitbilder und nahezu durch alle Ressorts, politischen Ressorts, steht das große Wachstumsdogma. Es muss wachsen. Ne? Diese Wachstumsideologie durchzieht sämtliche politische Felder, durchzieht politische Leitbilder, zieht kulturelle Leitbilder. Alles in Richtung Wachstum. Und das Ganze fand einen vorläufigen Höhepunkt, so mit den 1950er Jahren. Da hat sich der Kapitalismus dramatisch verändert. Der ist unglaublich produktiv geworden, schon in den 20ern vorher, aber dann wurde der weltweit so, in den westlichen, hochentwickelten Ökonomien, dass eben nicht nur sozusagen in der Produktion so viel stattgefunden hat, sondern dass jetzt auch das Konsumfeld als eines entdeckt wurde, was hochprofitabel ist. Das konnte man machen, weil die Löhne relativ stark gestiegen sind zu dem Zeitpunkt. Wir hatten starke Gewerkschaften, die haben 10%, 15% teilweise ausgehandelt. Und es war auch ein großes Defizit da. Das heißt, in den hochentwickelten Ländern, ökonomisch hochentwickelten Ländern, entwickelte sich so etwas wie ein bescheidener Wohlstand. Das, was heute für viele völlig normal ist. Ne? Ein kleines Häuschen, ein Auto, vielleicht ein Zweitauto und so weiter. Das ließ sich sozusagen profitabel einbinden in dieses System. Da reicht es aber nicht nur zu sagen, wir brauchen eine Ökonomie, die auf Wachstum abzielt. Wir brauchen ein Wertesystem. Ne? Konsum ist geil. Ne? Hau rein, zieh durch, mach mehr, immer mehr, immer mehr. Das heißt also, die Gleichsetzung von Lebensqualität mit dem wahren, mit der wahren Vielfalt, die man um sich scharen kann. Ne? Du hast, was du bist, was du hast, sozusagen. Das heißt, ein Leitbild von Lebensqualität wurde so zusätzlich als ein weiteres Motiv zu sehen, oder ist ein weiteres Motiv zu sein, was diesen Wachstumsmotor noch weiter vorangetrieben hat. Also ein Wertesystem, eine Kultur des Massenkonsums, was eigentlich auch uns prägt oder geprägt hat. Ne? Ja, was hast du Neues, was hast du neu gekauft, hier und da, und alle zwei Jahre wird das Bad vielleicht neu gefliest oder wie auch immer, und dann das und das und das. Also die Subjektidentität definiert sich zum Teil, das ist sozialpsychologisch ganz interessant, über die Vielfalt an Warenmöglichkeiten, die man hat. Dass das nicht immer durchziehbar ist, ist klar. Aber das ist etwas, was hier das Ganze noch ganz massiv steigert. Und das zeigt sich auch sprachlich. Ja? Also früher ist man eher bummeln gegangen, heute geht man eher shoppen. Ne? Entschleunigung als Lebensqualität, naja, das kommt irgendwie schräg rüber. Ne? Alltag ist eigentlich schnell, schnell. Muss ich noch schaffen und hier nach oben und so weiter und so weiter. Wir haben sozusagen drei große miteinander verwobene Entwicklungsfelder, die dominant sind. Wir haben einmal, was Energie und Stoff angeht, eine fossilistisch dominierte Ökonomie. Das heißt Gas, Kohle, Öl. Ganz massiv, immer noch. Es ist richtig, der regenerative Anteil steigt, auf jeden Fall. Aber, und das wird auch immer deutlicher, nicht ersetzend, sondern ergänzend, um dieses Wachstum weiter laufen zu lassen. Ökologisch richtig wäre es, wenn es ersetzend wäre, und zwar großflächig. Wir haben zweitens eine Ökonomie der permanenten Kapitalsteigerung, die durch maßloses Wachstum getrieben ist. Das ist ein zweiter Punkt. Und das dritte ist, wir haben eine Kultur des Massenkonsums, wo sich auch eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Institutionen, von maßgeblichen Institutionen hiermit anschließen. Ich nenne nur mal die Gewerkschaften zum Beispiel, einen Großteil der Gewerkschaften. Ein Großteil der Gewerkschaften hat als ganz zentrales, als ganz zentrale ihrer Politik Lohnsteigerung. Das hören wir immer wieder. Ja? So und so viel Lohnsteigerung, Lohnsteigerung, Lohnsteigerung. Was aber nicht so zentral ist, nicht so dominant ist, ist Arbeitszeitverkürzung. Arbeitszeitverkürzung ist nicht etwas, was sozusagen diesen Motor des Wachstums steigert. Man hat es auch, aber nicht so dominant. Das heißt, wir haben nicht nur diese kapitalistische Ökonomie, die auf Zerstörung der Natur sozusagen angewiesen ist. Wir haben ein politisches System, wir haben auch ein kulturelles System, ein Systemkapitalismus. Und das stellt zunehmend die Überlebensfrage. Wenn das systemisch wirkt, haben wir ein Problem. Und zwar ein großes Problem. Bitte? Darf ich eine Frage stellen? Ja, klar. Ist mal so ein bisschen paradox, dass sich das zumindest hier gedreht hat, ziemlich genau Mitte der 90er. Weil das war da, wo ich unterwegs war, wirklich Thema und wurde systematisch dann ausgehebelt bis ungefähr Mitte der 90er. Mitte der 90er war 35-Stunden-Woche Thema und wurde auch angewendet. Wird teilweise Stück für Stück angehebelt. Ja. Aber es, die Zahlen sagen, also bestätigen das nicht in dem Sinne. Klar, 35-Stunden-Woche kenne ich, natürlich. Aber was jetzt die Wachstumszahlen angeht, nicht. Oftmals, die gedreht hat, dass die Idee, tatsächlich die Arbeitszeit verkürzt, da gestorben ist, meine ich. Ach, dass die gestorben ist. Ende der 90er gestorben ist, dass das so Anfang der 90er wirklich ein großes Thema war und dann, also für mich nicht nachvollziehbar endete. In den 90ern hat er diese Weltökonomie backendicht gemacht und dann hat der Kapitalismus gewonnen. Und dann kannst du es ja auch bleiben lassen eigentlich, ne? Weniger arbeiten zu wollen. Ja, aber so alt war die Idee noch gar nicht. Also es gibt da unterschiedliche Strategien. Also da können wir gerne gleich drüber sprechen. Ne? Ganz aktuell, 4-Tage-Woche ist ganz groß im Gespräch. Hm. Aber nicht aus ökologischen Gründen, sondern weil man hofft, dass man dann noch produktiver und effektiver ist. Ja? Dass man in den 4 Tagen mehr schafft, als wenn man 5 Tage arbeitet. Ja, und zwar, also Belgien hat ja die 4-Tage-Woche eingeführt. Das heißt, im Schnitt musst du 2 Stunden länger arbeiten, ne? Also das heißt, du arbeitest dann nicht mehr 8 Stunden, ja? Sondern du arbeitest dann 10 Stunden. Schönerer Tag, ja. Ja, es gibt verschiedene Strategien, die in der Experimentierphase sind, sage ich mal so. Ich bin gleich soweit, bin gleich fertig, dann können wir diskutieren. Was jetzt die Frage ist, wenn wir uns das so anschauen und wirklich diese wesentlichen Widersprüche sehen, dann ist das zunehmend eine Überlebensfrage. Denn dieses System, Kapitalismus, also Politik, Kultur, Ökonomie, vergiftet die Luft, die wir brauchen zum Atmen, es zerstört die Natur, von der wir leben. Und dann definiert sich auch der Begriff Widerstand, denke ich, anders. Dann ist der Widerstand gegen das System keine Frage der Moral, mache ich es nicht, sondern eine Frage der Notwehr. Das ist ein völlig anderes Verständnis. Eine Notwehr, um dieses sozusagen, um die Natur zu erhalten, um auch die zivilisatorischen und emanzipatorischen Fortschritte zu erhalten. Und das ist, denke ich, die Frage, warum wir die Systemfrage stellen müssen. Und zum letzten Punkt vielleicht jetzt, was wir, denke ich, ist eigentlich der wichtigste, aber auch der schwächste Punkt. Ich denke nicht nur von mir, sondern generell, ja, was tun jetzt? Ja, was machen? Ich glaube, erstmal ist die Frage, was nicht machen. Und ich denke, erstmal muss man die Ursache benennen. Der erste Punkt ist, die Ursachen benennen, um eben bezogen auf die Ursachen rückgebundene Lösungen zu formulieren. Abkehr vom Fossilismus. Wie gesagt, regenerative Energiequellen ersetzend und nicht ergänzend. Ne? Das, denke ich, ist wichtig. Sowas zum Beispiel. Überlegung, wie kann eine andere Ökonomie überhaupt aussehen? Völlig absurde Konstruktion vielleicht für einige im Kopf. Ökonomie ohne Kapital, geht das? Geht. Wenn wir uns die Geschichte zurücksehen, haben wir verschiedene ökonomische Formen. Auch ohne Kapital. Wir müssen mal gucken, wie geht das? Warum ist das gescheitert? Was kann man davon lernen? Sowas. Einen völlig anderen Ansatz, was zum Beispiel ökonomische Outputs angeht. Nicht mehr maximaler Output in der Hoffnung, maximal zu verkaufen, ja, um wieder zu reinvestieren ohne Ende, sondern vielleicht so etwas wie eine Bedarfsdeckungsmenge. Maßvolles Leben als gutes Leben. Vielleicht sowas. Und das ist nun nicht was Verrücktes, was Neues. Das ist das, was Aristoteles vor, was weiß ich, 2000 Jahren noch länger schon formuliert hat. Ja? Die Ökonomie, die Kunst des guten Lebens. Ja? Die Krematistik, wie er es nannte, die Verschwendung. Ja? Sowas zum Beispiel. Also, in den hochentwickelten Regionen wie hier eine schrumpfende Ökonomie. Ja? Und andererseits in den Regionen, weil das, was man hier sagt, was wir hier fordern, das können wir nicht für Malawi, für Mali, für Mosambik oder sonstige Länder fordern, die müssen erstmal auf ihr Niveau kommen, einer sicheren Subsistenz plus einem Puffer. Insgesamt aber, und weil wir so viel an Überfluss haben, insgesamt ein sinkendes Niveau, ein absolut sinkendes Niveau. Und das ist noch ein weiter Weg, wenn das überhaupt möglich ist, und schon gar nicht mit dieser Ökonomie. Und auch hier lässt sich was ja, empirisch sozusagen belegen, mit Zahlen, was ein Wert ist, der global verträglich ist, ist ungefähr 2,5 Tonnen CO2-Äquivalent pro Person pro Kopf im Jahr sozusagen. Pro Kopf und Jahr. Dieser Wert sollte nicht überschritten werden. Dann ist sozusagen die Nachhaltigkeit erreicht. Dann könnte man sagen, dass das Fortschreiten der Zerstörung nicht mehr so ist oder ganz aufhört. Real haben wir gerade, sind wir bei 9 Tonnen hier in Deutschland. Einige sagen 7,7, okay, die sagen wieder energiebedingt, das ist eine Frage der Rechnung. Sagen wir freundlicherweise 7,7. Ich arbeite immer ganz gern mit Zahlen, die gegen mich argumentieren, wenn man dann auf der sicheren Seite ist. Die USA hat irgendwie 14,7, das ist deutlich. Ganz die Nummer 1, was den höchsten, die höchsten Verbrauch hat an Schadstoffen, was glaubt ihr, und Verbrauch? Hm? Nicht ganz, Katar. Ja, die sind bei über 30. Einige sagen von 35. Also mehr als das Zehnfache von dem, was ökologisch verträglich ist. Man könnte auch so etwas wie ein anderes Verständnis von Produktivkraft haben. Produktivkraft im Kapitalismus heißt, so viel wie möglich, so schnell wie möglich produzieren. Und dann immer weiter. Also die Produktivkraft wird ständig erhöht, dass man also in der gleichen Zeit immer mehr produzieren kann. Aber man kann dann nicht aufhören zu arbeiten. Das wäre fantastisch. Man stelle sich vor, man hätte eine Bedarfsdeckungsmenge und sagt so, der Bedarf einer Gesellschaft plus ein Puffer ist so viel, Produktivkraft wächst, wir können nach 3,5 Stunden aufhören. Der geile Tag beginnt, so ungefähr. Ja? Nee, im Kapitalismus geht es weiter. Wenn es geht, noch mehr als 8 und so weiter und so weiter. Das heißt kein quantitativistisches, kein quantitatives Produktivkraftverständnis, sondern ein qualitatives. Dass man also sagt, eine Bedarfsdeckungsmenge, das reicht. Das wäre eine Krise. Im Kapitalismus eine Krise. Ich nenne das positive Krise. Ja? Bezogen auf Emanzipation, auf den Erhalt der Natur und so weiter, was durchaus Positives. Und man hat ein anderes Verständnis von Lebensqualität möglicherweise. Zeitsouveränität. Die Möglichkeit sozusagen in Ruhe zu entscheiden, was man möchte. Die Qualität von Langeweile, fantastisch, was da alles an kreativen Ideen aufkommen kann. Also diese Zeit nicht voll saugen mit entfremdeter, fremdbestimmter Arbeit oder von zweifelhaftem Konsum, sondern sozusagen der Subjektentwicklung sich widmen. Es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge andere, das sind auch nur Schlagworte, regionale Kreisläufe, kooperative Ökonomien und so weiter. Wichtig ist, dass man diese Inseln, die gibt es ja, es ist nicht irgendwie jetzt nur reine Fantasie, da gibt es eine Insel, da gibt es eine Insel, die das probieren und so weiter, dass man die denkt, dass man das Sichtbare möglich macht und versucht, das zu vernetzen. Denn ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das weiß. und das weiß man, aber das auch so klar zu formulieren. Es gibt keine Alternative zur Natur. Es gibt keine Alternative. Es gibt natürlich auch keine Alternative zur Ökonomie, ist ja auch klar. Aber eben, es gibt genug Alternativen zur kapitalistischen Form der Ökonomie. Es gibt genug andere Ökonomien, die man ausprobieren kann und muss. Weil im Moment sind wir mit dem Tempo 220 und die Mauer ist zu sehen. Die Frage ist, was dann? Und die Frage ist, wie kann man das realisieren? Und ich schließe ab mit einem Zitat von Herbert Marcuse. Ich mag eigentlich Zitate nicht so gern, aber das finde ich ganz nett. Herbert Marcuse hat mal gesagt, der unrealistische Klang dieser Behauptung, also einer Ökonomie ohne Kapital, ne, deutet nicht auf den utopischen Charakter hin. Ist also nicht utopisch, das zeigen auch viele Beispiele, sondern, wie er es nennt, auf die Gewalt der Kräfte, die ihrer Verwirklichung im Wege stehen, also die das verhindern. Das heißt, diese Kräfte, die liegen bei uns. Die Realisierbarkeit einer im wahrsten Sinne des Wortes notwendigen, die Abkehr von der Not, gesellschaftlichen Alternative, die können wir eben hier und jetzt probieren. Das heißt, in der Praxis versuchen und verändern. Ja, vielen Dank, das war es erstmal. Ich war viel zu lang, ne? Viel zu gut, alles schön. Moment, ich muss jetzt einmal ganz kurz speichern.